Ohnehin droht ein weiterer Fall von Kulturblindheit. Uns scheint es der Normalfall zu sein, dass Tote in der Erde bestattet werden. Aber das ist es nicht. Für die Menschen des Jungpaläolithikums sind Gräber keinesfalls die Norm. Sie sind die Ausnahme. Was mit der großen Masse der Toten geschah, ist nicht leicht zu rekonstruieren. Zumindest war es etwas, das kaum Spuren hinterlassen hat. Die Leichen können, wie bereits erwähnt, auf Plattformen den Vögeln dargeboten oder dem Wasser übergeben worden sein. Womöglich deponierte man sie einfach in der Landschaft. Tatsächlich schreibt der Archäologe Paul Pittet in »The Paleolithic Origins of Human Burials« wurden Leichen in ihre Einzelteile zerlegt und entfleischt. Einzelne Körperteile, eventuell mumifiziert oder skelettiert, sind als Amulette getragen worden und zirkulierten unter den Lebenden. Sie dienten als rituelle Objekte, als Andenken oder Trophäe. Manche wurden deponiert. Aus dem ethnografischen Kontext, insbesondere dem des sibirischen Schamanismus, wissen wir, dass einzelne Knochen die gesamte Person repräsentieren, sei sie menschlich oder nicht. Kannibalismus, rituell oder nicht, scheint zuweilen ein Thema gewesen zu sein. Pettit gibt ein Beispiel. Von den 232 Individuen, die wir aus dem Magdalénien in Frankreich kennen, weisen allein 5% halbwegs vollständige Skelette auf. Die restlichen 95% liegen nur in Fragmenten vor. 40% zeigen Schneide- und Kratzspuren an den Knochen, die von einer Behandlung nach dem Tod stammen, zu welchem Zweck auch immer. In der Regel sind diese deutlich sorgfältiger ausgeführt, als wir das von der Fleischgewinnung an Tierknochen kennen. Wie viele Individuen aber gar keine Behandlung erfuhren, sondern einfach in den Kreislauf des Werdens und Vergehens eingespeist wurden, lässt sich nicht beziffern. Es ist die für Archäologen schweigende Mehrheit.